Ich stehe im Keramikum den ganzen Tag, sind toll, doch alles ist viel zu teuer. Yeah. Ich stehe hier im Keramikum, die ganzen Sachen sind toll, doch alles ist viel zu teuer. Zu teuer, yeah. Keramikum, zu teuer, oh yeah. Keramikum, Keramikum, Keramikum, Keramikum. Es tut mir ja wirklich ausgesprochen leid, ich würde ja gerne bei Ihnen etwas kaufen. Dann tun Sie es doch, dann tun Sie es doch, dann tun Sie es doch. Ja, das Problem, das ist mir bereits bekannt, ich bin sehr pleite. Pleite! Keramikum, Leite! Keramikum! Keramikum.